Zweiter Teil: Jenseits des Archetypus. Die Fälschung des Demiurg. Eine Explosion, ein Erlöschen, ein Atmen, das eine Explosion ist, Schmerz in jenem Falle. Dieses Atmen erzeugt zunächst Schmerz in einem gerade erschaffenen oder gerade zerstörten geteilten Organ. Das Sein, satt, hat aufgehört, es selbst zu sein. Shakti tritt zum Tanz hervor, um von außen zu schaffen, zu träumen, zu schwärmen. Macht, Gewalt, Wille zur Macht. Auch Maya, Illusion, Magie kommt vom Maya, Täuschung. Obwohl das Sein, satt, sich unbeweglich, fremd verhalten haben mag, so hat seine Shakti, Shak ist Handlung, zu handeln begonnen. Im Anfang war die Tat, und ihr Bezauberungs- und Traumtanz wird an irgendeinem Punkt vom fünften Himmel an abwärts auf eine böse Gegenkraft stoßen, welche sie in ihren dunklen Netzen, ihren dunklen Umhängen gefangen hält. Sie bemächtigt sich ihres Tanzes, verändert und verfälscht ihn, und Shakti ist gefangen. Es ist möglich, dass alles am Anfang nicht mehr als ein Spiel war oder ein Abenteuer der himmlischen Gnosis, die Erweiterung des Selbst vom Purusha, die Suche nach einem Gesicht, einer noch nicht erreichten Identität. Denn woher kam die pulsierende Idee, die auf die jungfräuliche Gestalt einwirkte, um die Explosion hervorzurufen, das Atmen des außerkosmischen Eies, das die Ursache des Tanzes von Shakti war? Und das Meer, der Strom, der aufgerichtete Berg, der Wille zur Macht, der Traum? Niemand weiß es, selbst die Götter im höchsten Himmel nicht. Vielleicht einzig die Dichter, die einstmals auch ihre Amada, ihre Geliebte, verloren, wie Parashiva, der Ungenannte, der Gelähmte, der Unbewegliche, der Uma Shakti aufbrechen sah, dort, weit entfernt, in einer Dämmerung von Wegen, die sich kreuzen, tanzend auf den Drähten, die Tropfen für Tropfen die Farbe des Monte Meru bleichen. Die Kunst der Fuge. Uneindringliches Mysterium. Alles, was den Augen des fleischlichen Körpers sichtbar ist, die Erde, die Galaxie, entspricht der vermischten Schöpfung des Demiurg. An der Grenze dieses Universums geschieht es, dass sich die Teilung des orphischen Eies, des Phanes, des Erikapaios, des außerkosmogonischen Eros weiter vollzieht. Der ersten Teilung folgt eine zweite und noch viele mehr. Wotan und Frigga waren zusammen, Shiva und seine Shakti, El-Ella. Nun flüchten sie in unermessliche Fernen, jedes Mal weiter, in verlorene, nicht mehr bestehende Welten. Denn sie sind in die Schöpfung des Demiurg Jehova, des einen ohne Gemahlin, eingedrungen, und in seine Netze verstrickt werden sie gefangen genommen. In Wir, Buch der Auferstehung, wurde ich ermächtigt, das orphische hyperboreische Mysterium zu enthüllen. Eine Kunst der Fuge, orphische Musik, eine arische phonetische Kabbala, Zusammenstellung himmlischer Noten. Wenn El-Ella sich teilt und Ella austritt, gerät sie sehr bald in die Netze des demiurgischen Universums, tiefer als der fünfte Himmel, und verbleibt dort gefangen. Beinahe gleichzeitig erfolgt die Teilung eines anderen hyperboreischen Eies, das Ei des Ella-El. Und nun ist El derjenige, der austritt. Teilung aus Gemeinschaftsgeist, aus gemeinsamer Amor, der Liebe, weil Ella und Ella-El Kameraden sind. Die ersten Kameraden der Ewigkeit in einem anderen Kosmos, jenseits der Sterne. Sterne wie sie selbst. Und wenn sich dies ereignet, wird jemand dort geblieben sein, weit entfernt, weit hinter den Sternen, das Lied des Kameraden singend, wie am Rande einer Quelle. Einst wird es wieder helle in aller Brüdersinn, sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. El von Ella-El geht auf die Suche nach Ella von El-Ella. So kann man sehen, dass in beiden Teilungen jemand zurückblieb, auf die Wiederkehr wartend, was Auferstehung bedeutet und schon nicht mehr El noch Ella sein wird, nicht einmal die Wiederherstellung von El Ella oder El Al, sondern wir. Die erfolgte erste Teilung in diesem Universum jenseits der Sterne, wo die Gesetze andere sind oder es keine Gesetze gibt, mag zum Geist und Zwang die Gnosis gehabt haben, das Streben nach einem Gesicht. Nach dem Dazwischentreten des Demiurg und seiner Nachahmungen im Reich der Schatten hat man außer dieses Zwanges einen Kriegsbefehl erhalten und die Helden, Eros, der hyperboreischen Siddhas, sind widerstrebend zu gegensätzlichen Paaren in das Universum des Demiurg Jehova eingetreten, um zu kämpfen und die gefangenen Kameraden zu befreien, gleichzeitig die teuflische Schöpfung des Herrn der Finsternis zu zerstören, sie umzuwandeln, verbunden mit der Auferstehung des Vira. Das Ereignis kann nur durchschaut werden mit der Vision des antiken Rishi, auch des Dichters und Minnesängers. Es ist arische, pythagoreische Mathematik, Hiranyagarbha Gabda Stula Gabda. Sie sollte in Runen ausgedruckt werden, die von oben nach unten und umgekehrt aufgezeichnet werden, auch von rechts nach links und von links nach rechts, so die Hag-Al-Rune. Dann würde sie innerhalb eines gefrorenen Feuerkreises umlaufen, als linksdrehendes Hakenkreuz, bis zur Wiederauferstehung der Hag-Al-Rune. Wer die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach gehört hat, kann sich das Lesen dieser Ausführungen ersparen. Im hyperboreischen Drama der Teilung von El Ella und El Al ist man nicht auf der Suche nach der Wiederherstellung eines Androgynus, der in Hyperborea niemals existiert hat, da jene Monaden oder Purushas einem absolut männlichen oder absolut weiblichen zugehörten. Nur, dass sie kein Gesicht hatten. Die Person entbehrte der Persönlichkeit. Hier ist das Ende des Amor nach dem Gang durch das demiurgische Reich des Lebens und des Todes, der absolute Mann und die absolute Frau. Sie sind der Preis für den Kampf in der verdorbenen Welt des Demiurgen, wo von Hermaphroditen einen ausgegangen wird und die Illusion des Endes eines Androgynos übergeben wird.